Kapitel 06. Das Ministerium für die Munitionsindustrie. Ein paar Worte, Genossen, über die Einstellung der sowjetischen Schriftsteller zum Krieg. Wir Schriftsteller, die wir hoffen, in Zukunft an Quantität und Qualität unserer Erzeugnisse den einen oder anderen Produktionszweig noch zu übertreffen, haben überhaupt nicht die Absicht, einen Zweig zu überholen, die Verteidigungsindustrie. Erstens kann man sie ohnehin nicht überholen, und zweitens ist das ein so guter und lebenswichtiger Zweig, dass man sich bei dem Versuch, sie zu überholen, nicht wohlfühlen würde. Michail Scholucho in seiner Rede auf dem 18. Parteikongress, Pravda, 20. März 1939, 1. In der Sowjetunion hatte es weder Minister noch Ministerien gegeben. Man hatte den kommunistischen Umsturz unternommen, um sich ein für alle Mal von der Staatsmacht zu befreien, unter anderem auch von Ministern und Ministerien. Den Umsturz hatte man geschafft, die Minister ausgerottet, die Ministerien auseinandergejagt, aber dann überlegte man sich, dass die Aktivitäten der Menschen, auch wenn es nun völlig freie Menschen waren, dennoch koordiniert werden müssten. So wurden anstelle der Minister Volkskommissare ernannt und anstelle der Ministerien Volkskommissariate eingerichtet. In Wirklichkeit hatte sich überhaupt nichts geändert, nur noch mehr Bürokratie war hinzugekommen. 1946, als jedermann begriffen hatte, dass die Weltrevolution ausgeblieben war, wurden die Volkskommissare und Volkskommissariate in Minister und Ministerien umbenannt. 1939 allerdings waren 78 die Hoffnungen auf die Weltrevolution begründet, und deshalb bediente man sich einer revolutionären Terminologie und sprach von Kommissaren, Volkskommissariaten und so weiter. Viele Jahre lang hatte die Leitung der Rüstungsproduktion beim Volkskommissariat für die Verteidigungsindustrie gelegen. Am 11. Januar 1939 wurde dieses aufgelöst, und an seine Stelle traten vier neue Volkskommissariate, und zwar jeweils ein gesondertes für die Schiffbauindustrie, für die Rüstungsindustrie, für die Luftfahrt und für die Munitionsindustrie. Das Volkskommissariat für die Schiffbauindustrie wurde inoffiziell U-Boot-Volkskommissariat genannt. Theoretisch war dieses Volkskommissariat für den Schiffbau sowohl im zivilen wie auch im militärischen Bereich zuständig. In der Praxis verhielt sich die Sache indessen so: Ab 1935 waren alle großen Werften auf den Bau von Kriegsschiffen umgestellt. Militärhistorische Zeitschrift 1982, Nummer 7, S55, als Deutschland 1939 in den Zweiten Weltkrieg eintrat, besaß es 57 U-Boote. Die Sowjetunion allerdings, die, wie man uns versicherte, nicht die Absicht hatte, sich an diesem Krieg zu beteiligen, verfügte im September 1939 über 165 U-Boote. Waren es schlechte U-Boote? Nein, diese U-Boote entsprachen dem allgemeinen Standard. Einige U-Boot-Projekte wurden in sowjetischem Auftrag im faschistischen Deutschland durch die Bremer Schiffswerft Schemag durchgeführt. Es heißt, Stalin habe Hitler vertraut, aber man sollte darüber nachdenken, wer wem mehr vertraute. Der U-Boot-Bau in der Sowjetunion erfolgte unter Einsatz modernster amerikanischer Technologie mit Beteiligung namhafter amerikanischer Ingenieure. Davon handelt das vorzügliche Buch von Anthony C. Sutton Nationalsuizide. Military Aid to the Soviet Union. New York LNY 1973. Man sagt, Stalin sei leichtgläubig gewesen. Mir scheint, dass Roosevelt an dieser Eigenschaft in höherem Grade litt. Außer amerikanischen, deutschen, englischen, italienischen und französischen Errungenschaften wurden im sowjetischen Schiffbau auch inländische technische Lösungen genutzt. Auch wir hatten fähige 79 Ingenieure. Denken wir nur an das Zwerg-U-Boot M400, das nicht mit der üblichen Kombination von Diesel- und Elektromotoren arbeitete. Das Boot besaß einen einzigen Motor, der mit einem künstlichen Gasgemisch angetrieben wurde. Das Schiff verband die Eigenschaften eines gewöhnlichen U-Bootes mit denen eines Torpedoschnellbootes. Es konnte sich unbemerkt seinem Ziel nähern, plötzlich auftauchen und als Torpedoboot angreifen. Es konnte sich aber auch leise unter Wasser an sein Ziel heranmanövrieren, unter Wasser seinen Angriff fahren, anschließend auftauchen und sich in hohem Tempo seinen Verfolgern entziehen. Oder denken wir an das Zwerg-U-Boot M401, das am 28. November 1939 auf Kiel gelegt wurde und am 31. Mai 1941 vom Stapel lief. Es verfügte über einen einzigen im geschlossenen Arbeitsspiel funktionierenden Motor. Und es gab noch andere Erfolge auf Weltniveau und Spitzenleistungen, die dieses übertrafen. Vom Augenblick seiner Einrichtung an befasste sich das Volkskommissariat für die Schiffbauindustrie mit rein militärischen Aufgaben. Ja, mehr noch, viele Schiffe, die ursprünglich für die zivile Nutzung gebaut worden waren, erhielten jetzt eine Bewaffnung und wurden der Seekriegsflotte überstellt. Durch einen einzigen Beschluss des Rates der Volkskommissare vom 25. Mai 1940 wurden von den Kriegsflotten Passagier- und Handelsschiffe in folgenden Größenordnungen übernommen: von der Ostseeflotte 74 Schiffe, von der Schwarzmeerflotte 76 Schiffe, von der Nordflotte 65 Schiffe, von der Pazifikflotte 101 Schiffe. Gleichzeitig gingen die Betriebe des Volkskommissariats für die Schiffbauindustrie zur Arbeit in zwei verlängerten Schichten über, was praktisch die Umstellung auf Kriegswirtschaft bedeutete. Mit dem Ergebnis, dass die Sowjetunion am 22. Juni 1941 über 218 einsatzbereite und 91 im Bau befindliche U-Boote verfügte. Neben U-Booten wurden Überwasserkriegsschiffe gebaut, letztere darüber hinaus auch im Ausland zusammengekauft. Da war zum Beispiel vor dem Krieg im Schwarzen Meer ein Kriegsschiff aufgetaucht, das durch seine schnittige Form und den ungewöhnlichen Anstrich Aufsehen erregte. Die Leute, die nicht wussten, zu welcher 80-Schiffsklasse dieses Schmuckstück gehörte, nannten es den Blauen Kreuzer. Aber es war kein Kreuzer, sondern ein Zerstörer-Erführer. Sein Name war Taschkent. Bei Schiffen, die der Aufnahme in die sowjetische Militärenzyklopädie gewürdigt wurden, lautet der Text dort für gewöhnlich: gebaut auf einer unserer heimischen Werften. Von der Taschkent wird dies nicht gesagt, lediglich Baujahr und Jahr der Indienststellung sind angegeben 1940. Die übliche Formulierung fehlt, weil die Zierde und der Stolz der Schwarzmeerflotte, der Zerstörerführer Taschkent, im faschistischen Italien gebaut worden war. Und wieder stellt sich die Frage, wer hat wem mehr vertraut? Natürlich war der Zerstörerführer Taschkent ohne Bewaffnung gekauft worden. Mussolini hätte Stalin auch die Bewaffnung verkauft, aber zu jener Zeit gab es weltweit kein Schiffsgeschütz, dessen Charakteristik einem Vergleich mit der sowjetischen 130mm Schiffskanone standgehalten hätte, weshalb die Waffenbestückung in Nikolajew erfolgte. Italien war nicht das einzige Land, das Stalin Kriegsschiffe wegkaufte. Im Mai 1940 wurde der halbfertige deutsche Kreuzer Lützow nach Leningrad überführt, wo er am Ausrüstungsgei der Baltischen Werft festmachte. Jetzt musste sich Stalin bereits sputen. Ein Kreuzer ist ein gewaltiges und kompliziertes Objekt, sein Ausbau erfordert Jahre, die Zeit reichte nicht mehr, um Änderungen in das Projekt einzubringen und eine sowjetische Bewaffnung einzubauen. Also beschloss man, das deutsche Projekt völlig UN-verändert zu Ende zu führen, einschließlich einer deutschen Bewaffnung. Und Deutschland lieferte diese Bewaffnung. Zweiter, wenn man dies liest, weigert man sich, es zu glauben, im Mai 1940. Zur Zeit des deutschen Blitzkriegs in Westeuropa. Die englische Flotte blockierte die deutsche Schifffahrt. Hitler musste entweder gegen Großbritannien kämpfen, und dafür brauchte er eine starke Flotte, oder er musste den Frieden mit England suchen, 81 und auch dafür musste er über eine starke Flotte verfügen, das aufgebrachte Großbritannien würde mit einem schwachen Gegner nicht verhandeln, sondern verlangen, dass er sich aus den besetzten Ländern zurückziehe. Auf dem Gebiet der Überwasserkriegsschiffe lag Hitler gegenüber Großbritannien weit zurück, und in dieser kritischen Situation verkauft er halbfertige, das heißt seine modernsten Schiffe. Verblüffend ist auch das Verhalten Stalins, er hat seine Neutralität erklärt, aber er ist selbst dabei, eine riesige Seekriegsflotte aufzubauen, und kauft noch Kriegsschiffe bei den kriegführenden Mächten auf. Die Erklärung für diese erstaunlichen Tatsachen ist einfach: bereits 1940 litt Deutschland unter einem beängstigenden Mangel an strategischen Rohstoffen, die Seewege waren blockiert, weshalb Hitler strategisch wichtige Rohstoffe in ausreichender Menge und Sortierung nur von Stalin kaufen konnte. Im Austausch dafür sah sich Hitler gezwungen, Technologie und Kampftechnik, einschließlich der neuesten Flugzeuge, Geschütze, Schiffe, Nachrichtenübermittlungsanlagen, Feuerleitgeräte und so weiter zu verkaufen. Stalin kannte die kritische Lage der deutschen Wirtschaft und hätte Hitler auch den Verkauf strategischer Rohstoffe verweigern können. In diesem Fall wäre der Krieg in Europa schnell erloschen. Aber Stalin wollte den Krieg breitflächig entfachen, er wollte, dass Frankreich, Großbritannien, Deutschland und alle übrigen Staaten sich in diesem Krieg gegenseitig aufrieben, um sich deren Schwäche nutzbar zu machen und in dem erschöpften Europa seine eigene Ordnung einzuführen. Eben dafür baute Stalin auch seine Seekriegsflotte aus, dafür kaufte er überall, wo dies möglich war, Kriegsgerät auf, dafür versorgte er Hitler mit strategischen Rohstoffen. Man könnte fragen, warum die 200 U-Boote Stalins und die ganze übrige Seekriegsflotte nicht die Leistung erbrachten, die man von der stärksten U-Boot-Flotte der Welt hätte erwarten können. Die Antwort ist einfach: es war eine Angriffsflotte. Es war ein für den Angriffskrieg geschaffenes Instrument, in einem Verteidigungskrieg aber war es nur schwer oder gar nicht zu 82 verwenden. Auf dem 18. Parteikongress hatte der Kommandierende der Pazifikflotte, NG Kusname Itzo, ausgeführt: die Flotte muss sich wandeln, sie muss sich ebenso verändern wie die gesamte Rote Arbeiter- und Bauernarmee, sie muss zur stärksten Offensivflotte werden. Kusname Itzo hatte auf dem Kongress unmittelbar nach Michail Scholuchow gesprochen. Scholuchow wird später für seinen tiefen Humanismus den Nobelpreis erhalten. Damals jedoch, auf diesem Parteikongress, wurde er seiner richtigen Einstellung zur Rüstungsindustrie und anderer Verdienste wegen zusammen mit Kusname Itzo in das ZK übernommen, Kusname Itzo außerdem zum Volkskommissar für die Seekriegsflotte ernannt. Er war der fähigste unter allen sowjetischen Flottenführern. Nach dem Krieg erhielt er den Rang eines Flottenadmirals der Sowjetunion. In der sowjetischen Geschichte wurde dieser Titel nur drei Männern verliehen. Kusname Itzo hat sein auf dem Parteikongress gegebenes Versprechen gehalten und die sowjetische Seekriegsflotte in die stärkste Angriffsflotte umgewandelt. Für einen Verteidigungskrieg allerdings brauchte man Schiffe mit anderen Eigenschaften, U-Boot-Jäger, Räumschiffe, Küstenschutzschiffe, Netzsperrenleger. Auf Kusname Itzos Befehl hin waren die Vorräte an Granaten, Torpedos, Minen und Treibstoff für die Schiffe an die deutsche und die rumänische Grenze verlegt worden, nach Libau, Liepaja, und in die Donauhäfen. Dort fielen diese Vorräte auch den Deutschen in die Hände. Die Grenze verlief so dicht vor Libau, dass die Gefechte um die Stadt bereits am 22. Juni 1941 begannen. An eine Verteidigung Libaus gegen Angriffe vom Festland her hatte niemand zuvor gedacht. In Libau waren unter anderem drei Viertel der Treibstoffvorräte für die Ostseeflotte gelagert und gingen dort verloren. Nicht nur das gesamte System der Stationierung der sowjetischen Seekriegsflotte war den Erfordernissen eines Angriffskrieges angepasst, nicht nur die Zusammensetzung der Flotte wurde unter dem Gesichtspunkt der Angriffsplanung vorgenommen, sondern auch die Bewaffnung der Schiffe war auf die Teil 83 Name an einem Angriffskrieg zugeschnitten. Während die sowjetischen Schiffe über eine starke Artillerie-, Minen- und Torpedobewaffnung verfügten, besaßen sie nur eine äußerst schwache Flakabwehr. In einem Angriffskrieg brauchten die Schiffe keine starke Flakbewaffnung, weil die sowjetischen Generale und Admiräle damit rechneten, mit einem plötzlichen vernichtenden Schlag gegen die Flugplätze des Gegners und das Niederhalten seiner Fliegerkräfte den Kampf zu beginnen. Entgegen dieser Planung kam es zu einem Verteidigungskrieg, nicht wir hatten als Erste den Vernichtungsschlag geführt, sondern dieser Schlag war gegen uns geführt worden. Der Gegner hatte die Luftherrschaft, die sowjetischen Truppen und Kriegsschiffe aber verfügten nur über eine schwache Flak. Bei einem Luftangriff im August 1941 war zum Beispiel der Zerstörerführer Taschkent schwer getroffen worden. Er wurde repariert, im Juni 1942 erneut durch gegnerische Luftangriffe schwer beschädigt und im Juli durch die deutsche Luftwaffe versenkt. Aber das ist nur ein Beispiel unter vielen. Von der Flotte wird noch zu sprechen sein. Hier geht es darum, dass das Volkskommissariat für die Schiffbauindustrie in Wirklichkeit ein Volkskommissariat für den militärischen Schiffbau war und den Auftrag zum Bau von Schiffen mit maximaler Angriffs- und minimaler Abwehrkapazität hatte, um die sowjetische Kriegsmarine zur stärksten Angriffsflotte aufzurüsten. Dritte, das Volkskommissariat für die Luftfahrtindustrie war ebenfalls theoretisch für die Produktion sowohl militärischer als auch ziviler Flugzeuge zuständig. Aber uns fallen Dutzende Namen von hervorragenden Jagdflugzeugen, Bombern und Jagdbombern ein, die die Flugzeugindustrie zu Tausenden produzierte, ein ziviles Flugzeug aus dieser Zeit zu nennen gelingt indessen nicht so leicht. Es gab ein Flugzeug, das man bis zu einem gewissen Grad als Zivilflugzeug bezeichnen könnte, aber auch das war nicht bei uns, sondern in Amerika entwickelt worden. Es war die beste 84-Transportmaschine der Welt, die C-47. Sie wurde bei uns in Lizenz gebaut, und zwar als Passagiermaschine und als Luftlande- und Transportflugzeug. So ist sie auch eingesetzt worden, in einer militärischen und in einer zivilen Version, der Einfachheit halber wurden freilich alle fertiggestellten Flugzeuge fabrikseitig mit einem grünen Anstrich versehen, um sich das spätere Überstreichen zu ersparen. Das Volkskommissariat für die Rüstungsindustrie bedarf keiner Kommentierung, doch das Volkskommissariat für die Munitionsindustrie ist etwas Originelles. Originell deshalb, weil selbst während des Krieges die aggressivsten Staaten, wie wir sie zu bezeichnen gewöhnt sind, ein eigenes Ministerium für die Munitionsindustrie nicht aufwiesen. In Deutschland unterstand zum Beispiel selbst nach Beginn des Zweiten Weltkrieges die Produktion von Waffen und Munition nicht zwei getrennten, sondern einem einzigen Ministerium. Die Sowjetunion dagegen hatte bereits in Friedenszeiten ein Ministerium, Volkskommissariat, geschaffen, das sich ausschließlich mit dem Problem der Munitionsherstellung befasste. Vierter, als das Volkskommissariat für die Munitionsindustrie eingerichtet wurde, war die Sowjetunion von niemandem bedroht. Japan besaß eine starke Luftwaffe und Kriegsmarine, aber Japans Landstreitkräfte waren relativ schwach, zudem führte das japanische Heer einen wenig aussichtsreichen Krieg in China. Japan verfügte nur über begrenzte Mengen an strategisch wichtigen Rohstoffen. Die sowjetische Aufklärung hatte zwar schon zu jener Zeit der Regierung gemeldet, dass sich Japan zu einem größeren Krieg zwecks Eroberung von Rohstoffquellen entschließen könnte, doch seien die Japaner in erster Linie an jenen Regionen interessiert, in denen Abbau und Aufbereitung dieser Rohstoffe bereits eingeleitet seien, da Japan diese Rohstoffe sofort benötige. Mit anderen Worten, Japan würde um die Kontrolle über die südlich gelegenen Territorien kämpfen und nicht seine Nase in die Weiten Sibiriens stecken, 85, wo zwar unerschöpfliche Reserven lagerten, aber ihre Auffindung, der Abbau und die Aufbereitung viele Jahre und einen riesigen Aufwand erforderten. Bereits 1936 war die sowjetische militärische Aufklärung zu dem Schluss gekommen, dass Japan vor der Eroberung südlicher Territorien gezwungen sein würde, unter allen Umständen die Pazifikflotte der USA zu neutralisieren, die die einzige Bedrohung für die Expansion Japans in die südlichen Meere darstellte. Kurzum, die sowjetische Aufklärung und der Generalstab der Roten Armee glaubten nicht an einen ernsthaften japanischen Angriff auf Sibirien und fürchteten ihn deshalb auch nicht. Der sowjetische Generalstab, Die Sowjetregierung und Stalin selbst waren Anfang 1939 auch nicht sonderlich wegen eines möglichen deutschen Angriffs besorgt. Es gab keine gemeinsame Grenze mit Deutschland, weshalb Deutschland auch nicht unmittelbar angreifen konnte. Die Einrichtung eines Volkskommissariats für die Munitionsindustrie im Januar 1939 war keine Antwort auf eine deutsche Kriegsvorbereitung. Die sowjetische Aufklärung wusste, dass zu diesem Zeitpunkt die deutsche Industrie nicht unter kriegswirtschaftlichen Bedingungen arbeitete. Der Chef der KRU, Iwan Proskuro, trug Stalin im Juli 1939 vor, dass Deutschland nicht auf einen großen Krieg vorbereitet sei. Im Falle eines deutschen Angriffs nur auf Polen würde sein Vorrat an Fliegerbomben am 10. Kriegstag aufgebraucht sein. Deutschland besäße keine weiteren Vorräte. Nach dem Krieg erschien in Deutschland das Buch Bilanz des Zweiten Weltkrieges, Oldenburg 1953. Zu den Autoren gehörten Generalfeldmarschall A. Kesselring, Generaloberst H. Guderian, Generaloberst Elren Tulitze, Generalleutnant E. Schneider, Konteradmiral Egott und andere. Wenn wir die Einschätzung der Situation durch die sowjetische militärische Aufklärung und die wirkliche Lage der Dinge vergleichen, müssen wir zugeben, dass sich die sowjetische militärische Aufklärung geirrt hatte. Deutschlands Vorrat an Fliegerbomben war nicht am 10., sondern erst am 14. Kriegstag aufgebraucht. S-272, offenbar die beste Untersuchung über die Entwicklung des 86 deutschen Heeres während des Dritten Reiches, hat Generalmajor B. Müller-Hillebrand mit seinem Werk Das Heer 1933 bis 1945, Darmstadt-Frankfurt am Main 1954 bis 1956, vorgelegt. Er berichtet, BDL, S-128, dass das Oberkommando des Heeres 1939 das Anlegen eines Munitionsvorrats für die Erfordernisse einer viermonatigen Kriegsführung verlangte. Doch solche Vorräte wurden nicht angelegt. Setzen wir den für vier Monate errechneten Vorrat mit 100% an, so verfügte man bei Pistolenpatronen lediglich über 30%, das heißt über einen Vorrat für 36 Tage, an Gebirgskanonenmunition über 15%, an Munition für die leichten Granatwerfer über 12% und bei den schweren Granatwerfern über 10%. Am besten war es noch um die Geschosse für die schweren Feldhaubitzen bestellt, dafür war immerhin ein Vorrat für eine zweimonatige Kriegsführung vorhanden. Am schlimmsten stand es um die Panzermunition. Im September 1939 war der Standardpanzer der deutschen Wehrmacht, der T-2, mit einer 20mm Kanone ausgerüstet. Der Vorrat an Geschossen für diese Panzer betrug 5% der geforderten Menge für vier Monate, das heißt er reichte insgesamt für 6 Tage. Dennoch hatte es Hitler nicht eilig damit, die Industrie für die Erfordernisse des Krieges zu mobilisieren. Die deutsche Wehrmacht stand in einem Krieg, der sich anfangs zu einem europäischen und später zu einem Weltkrieg ausweiten sollte, doch die deutsche Industrie arbeitete nach wie vor weiter wie in Friedenszeiten. Die sowjetische militärische Aufklärung konnte kein vollständiges Bild von der Situation auf dem deutschen Munitionssektor haben, doch fand ich in den KRU-Archiven immerhin Berichte über Vorräte und den Verbrauch an Buntmetallen in der deutschen Industrie für alle Vorkriegsjahre. Diese Informationen vermittelten ein recht genaues Bild von der Situation der deutschen Industrie. 50 Jahre lang suggerierten uns die Kommunisten, der Krieg sei 1939 unvermeidbar gewesen, die Welt sei darauf zugetrieben und Stalin habe keinen anderen Ausweg gehabt, als den Pakt, der zum Kriegsausbruch führte, zu unterschreiben. 87 Eine Analyse der Lage in der deutschen Industrie insgesamt und der Munitionsproduktion im Besonderen lässt hingegen den Schluss zu, dass die Situation keineswegs so kritisch war. Die Welt trieb nirgendwo hin, und der Krieg wäre zu vermeiden gewesen. Wenn Stalin gewollt hätte, wäre zudem die Rote Armee im September 1939 auf polnischer Seite angetreten, hätte Stalin keine bedrohlichen Folgen zu befürchten gehabt, und er war sich dessen bewusst, Wohl aber hätte Hitler eine schwere Niederlage erleben können, allein schon, weil ihm die Munition ausgegangen wäre. Doch Stalin hat die deutsche Schwäche in diesem Augenblick nicht genutzt, und Hitler konnte sein seltsames Spiel fortsetzen. Während des Winters verbesserte sich die Lage auf dem Munitionssektor in Deutschland ein wenig, und im Mai 1940 bereitete Hitler Frankreich eine vernichtende Niederlage. Die Munition hatte gereicht. Hätte Stalin Deutschland jedoch 1940 angegriffen, hätte Deutschland diesem Angriff nichts entgegenzusetzen gehabt, denn die deutsche Industrie war noch immer nicht auf Kriegswirtschaft umgestellt. Dann kam die Schlacht um England, die deutsche Luftwaffe befand sich im Krieg, die deutsche Industrie nicht. Schließlich griff Hitler die Sowjetunion an. Und hier hatte er ungeheures Glück, unmittelbar hinter der Grenze erbeutete er die riesigen sowjetischen Vorräte. Ohne sie hätte er nicht bis vor die Tore Moskaus gelangen können. Wir wissen bereits, warum Schuko die strategischen Vorräte an die Westgrenzen verlegt hatte. Die Erbeutung der Vorräte Stalins war für Hitler ein großer Erfolg, dennoch hätte man sich auch Gedanken über die Umstellung der eigenen Industrie auf die Erfordernisse des Krieges machen müssen. Aber damit hatte es Hitler nicht eilig. Der Krieg in Russland war ein ernstes Problem, das die deutsche Wehrmacht zu einem Munitionsverbrauch bislang nicht gekannten Ausmaßes zwang. Die Produktion deckte auch nicht annähernd den Bedarf des Heeres. Generalmajor B. Müller-Hillebrand führt ganze Seiten einer himmelschreienden Statistik an. Ein paar Ziffern seien aufs Geratewohl herausgegriffen: im Oktober 1941 hatte die Wehrmacht 88 in erbitterten Kämpfen mit der Roten Armee 561.000075 mm Granaten verbraucht, die Industrie aber im gleichen Zeitraum nur 76.000 Stück produziert. Im Dezember hatte man 494.000 Granaten dieses Kalibers verbraucht, von der Industrie aber nur 18.000 Stück erhalten. Das Heer 1933 bis 1945, BD3, S43, das konnte nicht lange so weitergehen. Allein der Umstand, dass die Rote Armee zu dieser Zeit auf Hungerrationen saß, rettete die Wehrmacht. Stalin war dabei, in aller Eile eine neue Industrie aus dem Boden zu stampfen, während die deutschen Generale Hitler zu überzeugen versuchten, dass man mit der Mobilisierung der deutschen Industrie beginnen müsse. Hitler war nur den Worten nach ein Anhänger von Kanonen statt Butter. Am 29. November 1941 hatte Eftöd, der Minister für Bewaffnung und Munition in Deutschland, Hitler erklärt, dass der Krieg militärisch und rüstungswirtschaftlich schon verloren sei. Karl Reinhardt, die Wende vor Moskau. Stuttgart 1972, S-184 unter Bezugnahme auf K.H. Ludwig, die deutschen Flakraketen im Zweiten Weltkrieg. In Militärgeschichtliche Mitteilungen 1969, Nummer L, S-89, Eftöd wusste in dem Augenblick noch nicht, dass Stalin eine Woche später seine grandiose Winteroffensive beginnen würde. Man lebte in dem Glauben, Stalins Kräfte seien erschöpft. Aber selbst ohne die ganze Brisanz der Situation zu kennen und noch vor Beginn des russischen Winters schlug der Minister Alarm und forderte von Hitler, nach einem Weg zur Beendigung des Krieges zu suchen, der Deutschland nichts Gutes versprach. Doch Hitler hatte es nicht eilig. Im Dezember 1941 verwickelte die Rote Armee die deutsche Wehrmacht in schwere Kämpfe, und Hitler erklärte den Vereinigten Staaten den Krieg. Jetzt hätte er endlich mit der Umstellung seiner Industrie auf Kriegswirtschaft beginnen müssen. Aber Hitler wartet weiter ab. Erst im Januar 1942 beschloss er, die Industrie auf die Erfordernisse des Krieges umzustellen. Der Unterschied zwischen Stalin und Hitler besteht darin, dass Hitler sich zunächst in einen Krieg gegen die ganze Welt ver-89 strickte, über 2 Jahre lang kämpfte und erst dann mit der Mobilisierung der Industrie für die Erfordernisse des Krieges begann. Stalin handelte genau umgekehrt. Er war nach Kräften bemüht, den Zeitpunkt des Kriegseintritts der Sowjetunion zu verzögern, Doch mit der Mobilisierung seiner Industrie und ihrer Umstellung auf Kriegswirtschaft hatte er bereits im Januar 1939 begonnen.